das noch nie vorher dagewesene. Das Album Ekstase. Es wird dich wegficken. Der Party-Horror-Mix. Gedreht. Ist es wirklich schon so spät? Heißt das jetzt, die Zeit ist da? Shake zum Bass euren Arsch. GHB macht den Beat, der euch in den Bann zieht. Also Mädel, mach dich frei und tanz, tanz. Sei mit uns dabei und tanz, tanz. Du machst mich so geil, wenn du tanz, tanz. Ich will dich für mich allein, ich will dich ganz, ganz, ganz, ganz. Tanz, tanz. Tanz, tanz. Bewegt euren Arsch. Wir wollen heute One-Night-Stands. Frauen zeigen Arsch und Fotze. Porno-Party für die Fans. Du bist ein Go-Go-Girl, los, zeig mir, was du kannst. Hose runter, top aus, reib dein Arsch an meinen Schwanz. Fotze, beweg dein Arsch an meinem Puller, Mann. Von oben nach unten, von links nach rechts, dann fängt's von vorne an. Ich bin schon heiter angetrunken. Porno-Show für mich, du spielst so geil mit deinen Reizen. Komm, wir tun es auf den Tisch. Tanz, tanz, bewegt euren Arsch. Tanz. Denke genauso macht mich Spaß. Tanz, tanz, du bist der Table Dance Hit. Tanz, tanz, bitte komm in euer Bett. Tanz, tanz, ein wenig Stoff hast du noch an. Mach nen Striptease an der Stange, dass man alles sehen kann. Du willst Sex, komm zu mir rüber, beug dich runter, leg mein Rohr. Ich liebe Porno-Partys sehr, so wie Sex auf dem Dancefloor. Also zieht euch alle aus, es ist die heißeste Nacht. Auf den Tischen wird getanzt, präsentiert eure Pracht. Eure Titten, eure Muschis und shake euren Po. Ich kann dir nur eins sagen, ich liebe Porno-Show. Tanz, tanz, bewegt euren